hat mir erst die Autoreifen zerstochen, das Auto abgebrannt, mich mit einer Waffe bedroht und wie nach einem knappen Jahr wieder ich auf dem Anrufbeantworter hatte, dass mein Auto in Flammen aufgehen müsste, hatte ich keine Lust mehr, bin ich dann sauer geworden. Da ist dann mehr oder weniger alle hochgekommen, was ich das ganze Jahr praktisch aufgestaut hatte und da wollte ich mich also rächen. Da gibt es einen Vers aus Psalmen, der sehr viel zitiert und sehr gerne missverstanden wird. Der lautet, entweder Gott in den Mund gelegt, mein ist die Rache, spricht der Herr, oder vom Beter ausgesprochen, dein ist die Rache. Heute bringe ich sie um, Little Bill. Für den Tod von Ned. Er hat den Tod verdient! Er hat ihn verdient für das, was er getan hat! Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Zorro ist das Volk! Zorro ist die Gerechtigkeit! Zahn und Zahn. Nee, sowas auf gar keinen Fall, was mit Brutalität zu tun hat oder so. Jeder hat es doch schon mal gerecht, oder? Ich denke, das ist alltäglich, denke ich mal. Immer Auge um Auge, wa? Immer genauso doll, wie man selber bekommen hat, aber auch nicht doller. Der Fluch der Atreiden. Griechenland in der Antike. Die Götter verlangen Rache für das Vergießen von Blut. Kriege werden deshalb geführt. Zwischen Ländern, Sippen, Familien, Brüdern. Agamemnon, Herrscher von Mykene, der sich schon mehrfach blutig für den Mord an seinem Vater, König Atreus, an der Familie des Täters gerächt hat, befindet sich im Krieg gegen Troja. Um die Götter günstig zu stimmen, opfert er, auf Geheiß des Sehers Kalchas, seine Tochter Iphigenie. Dafür hasst ihn seine Frau Klytämnestra und sinnt auf Rache. Also ein Killertrupp würden wir jetzt nicht auf jemanden hetzen wollen, aber alles, was noch im Bereich einigermaßen des Legalen ist, finde ich schon in Ordnung. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass Rache ja auch immer so, dass man als Strafender auch auftritt. Also irgendwie enthält es auch so eine Überhöhung. Also man wird gewissermaßen auch zum strafenden Gott, der Gerechtigkeit wiederherstellt auf dieser Welt. Es hat auch irgendwas von so einer kleinen Vergöttlichung. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Erkundungen zwischen Recht und Unrecht von Uta Rühnaufer. Stress mich immer. Rache ist süß. Rache ist ja was Schlechtes. Warum sollte man Rache dann finden? Soll einem selber so was angetan werden? Klytämnestra glaubt sich im Recht und Einvernehmen mit den Göttern und erschlägt ihren Gatten Agamemnon nach dessen Rückkehr aus Troja. Ihr geliebter Aegisthos, der Mörder von Agamemnons Vater Atreus, steht ihr bei der Rache zur Seite und besteigt anschließend den Thron. Orest, der einzige Sohn von Agamemnon und Klytämnestra, wächst heran und als er ein Mann ist, rächt er im Auftrag des Gottes Apoll des Vaters Tod und erschlägt seine Mutter und Aegisthos. Nun wird der Muttermörder von den Rachegöttinnen, den Erinnyen, verfolgt und in den Wahnsinn getrieben. Ruhelos irrt er durch die Welt. Da soll man dort hingehen, wo es angebracht ist, zum Gericht. Ja, aber nicht hier, Selbstjustiz und sowas nicht. Nee. Ah! Ausmaß ist sicher von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, aber den Impuls, glaube ich, hat jeder Mensch. Und das ist ja auch nicht nur eine rein persönliche Sache, sondern es ist ja auch in ganzen Kulturen überliefert. Und diese Blutrache, und es findet natürlich auch auf politischer Ebene statt, ja, bis hin zum Genozid. Also ein gutes Beispiel für einen Rachefeldzug ist eigentlich die Kriegserklärung an Afghanistan nach dem 11. September 2001. Da haben wir es ja eigentlich zu tun mit einem Krieg, international erklärt unter diesem Etikett der Verfolgung von Terrorismus und der Eindämmung von internationalem Terrorismus. Auf der anderen Seite war es aber auch ein Vergeltungsfeldzug in dem Sinne, dass amerikanische Regierung auch unter dem Druck stand, zu zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen, wir schlagen zurück. Rache für Bombardierung. Schreckliche Rache. Drogenmafia schlachtet Familie von Soldaten. Rache am Ex, die Wut des Herzens. Lyon, 12-Jähriger aus Rache erschossen. US-Militär im Jemen, Al-Qaida schwört Rache. Rocker Prozess im Namen der Rache. Mutmaßlicher Täter rief Rache und Blut. 41-Jähriger will aus Rache seine 3 Kinder ermorden. Junge zerkratzte Auto aus Rache. Anschläge auf Hamburger Polizei, Vermummte wollen Rache. Amoklauf in Winneden, Rache an der ganzen Welt. Rache ist ein ganz subjektiver, persönlicher Akt, um den anderen zu treffen und zu verletzen, aus Reaktion auf eine Kränkung, egal ob die nun wirklich stattgefunden hat oder ob die nur so empfunden worden ist. Ich glaube, das Motiv der Rache ist das der Genugtuung. Ist es das so, ja? Dass das Mordblut strömt? Du hast allen Grund, es mir heimzuzahlen. Ja, ich habe, als ich über das Thema nachgedacht habe, vor allem die Alliteration im Ohr gehabt zwischen Rache und Recht. Rache ist in der Regel etwas, was nicht mit Affekt oder nicht primär jedenfalls mit Affekt zu tun hat, sondern mit Planung. Rache muss kalt, kühl genossen werden, nicht sozusagen in der hitzigen Reaktion auf eine Untat, die einem zugefügt wird oder auf ein Unrecht. Und das verweist schon auch auf etwas, was mit der Rache zusammenhängt, nämlich eine bestimmte Idee von Symmetrie. Das heißt, man rächt sich, indem man zum Beispiel ein Vielfaches des Erlittenen zurückgibt. Vergeltung. Erst mit jemand anderem zusammen an die Parklücke und dann nimmt er dir den Parkplatz weg und dann kommt natürlich die Idee, dem steche ich jetzt die Reifen auf. Und umgekehrt ist es mir auch schon passiert, dass mir Reifen durchstochen worden sind. Das ist der Klassiker gewissermaßen der Rache. Ja. Einer Person, der etwas angetan wurde, die fühlt sich ja in der Regel in ihrem Recht auf irgendetwas verletzt. Und das heißt dann, wenn du mir etwas antust, mir mein Recht nimmst oder meine Rechte verletzt, dann tue ich dir auch was an und ich habe das Recht dazu. Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf in Kamerun und da haben man schon als Kind schon eine gewisse Erziehung der Rache verbietet. Rache wird bei uns als Gewalt betrachtet. Auch wenn das manchmal als berechtigte Gewalt verstehen wird, wird bei uns einfach als Gewalt bewertet. Ja, gleichen wir gleichen. Man fühlt sich eine gewisse Zeit besser, auf jeden Fall. Ja, und wenn man kein schlechtes Gewissen hat, finde ich es gut. Ja. Du weißt, dass wir noch eine offene Rechnung haben, okay? Ich kann mir vorstellen, ich bin 20 Jahre verheiratet, und wenn mein Mann, der heute 60 ist und ich bin knapp über 50, und wenn er sich auf einmal so eine 20, 25 oder 30-Jährige nehmen würde, da würde ich mir auch was einfallen lassen. Wenn wir den Begriff Rache ins Spiel bringen, dann ist eben immer schon diese Idee von Planung, von Rechtsform, von Tauschhandlung mit dem Spiel. I was 5 and he was 6, we rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight, bang, bang. Ich hatte eine Geschichte, das sind immer wieder dieselben Männergeschichten. Einer, der auch nicht mit mir sprechen wollte. Und an dem habe ich mich wie folgt gerächt. Ich habe sein Auto in der Nacht mit lila Farbe besprüht. Also das war in der feministischen Hochzeit, ja, in den 70er Jahren. Und da auch noch was draufgeschrieben. Ich habe so ein Männerzeichen mit so einem runterfallenden Pfeil gemalt, ja, wie wir das damals eben gemacht haben. Und irgendwas draufgeschrieben, irgendein Slogan, einen feministischen. Und habe sehr genossen die Vorstellung, wie er reinschauen wird, wenn er das in der Früh, wenn er zu seinem Auto kommt, wenn er das dann sieht, ja. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang, bang. Basierend auf einer Art Enttäuschung und einem Grundgefühl von Opfer sein oder ins Unrecht gestellt sein oder übervorteilt worden zu sein. Und auf diese Situationen reagiert man in der Regel in irgendeiner Art mit Gegenimpulsen, die innerlich Entlastung bringen sollen. Das muss nicht Rache sein. Das kann Verständnis sein für den anderen oder für die Situation. Das kann auch der Impuls oder der Wunsch sein, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Bang, bang. Ich habe gelernt, dass Rache üben, Heimzahlen auch ein Akt von Selbstbehauptung ist. Es ging darum, mein Selbstwertgefühl und meinen Druck irgendwie zu lösen, also ein Ventil zu finden, um mich selbst besser zu finden, dass ich auch gehandelt habe, nicht? Dass ich nicht passiv Opfer von diesen Männern war, sondern dass es in meiner Macht stand, auch eine Aktion zu setzen. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Ich hatte einen Bekannten Bescheid gesagt. Ich sag, hör zu, so und so. Ich helfe dir. Weil ich wusste, er ist immer mit zu zweit unterwegs. Und dann hatten wir abgewartet und tatsächlich mitten in der Nacht kam er dann und den anderen kannte er nicht, weil der vorher noch nie zu sehen gewesen ist oder was. Und der hat ihn dann zur Rede gestellt und dann artete das in eine Prügelei aus. Ich kam dann dazu und die Türe, die hatte er verriegelt, die Beifahrertüre. Ich konnte also nicht rein und hatte dann mit dem Messer versucht, das Ding aufzuhebeln und irgendwann war die Tür offen. Und dann habe ich auch mit zugeschlagen und habe vergessen, das Messer aus der Hand zu legen. Dass wenn jemandem Unrecht geschieht oder beziehungsweise übel mitgespielt wird, das Bedürfnis entsteht, sozusagen darauf zu reagieren. Das könnte man sagen, ist eine Konstante. Aber wie diese Reaktion dann aussieht, das ist eben gerade nicht konstant, sondern historischen Wandlungsprozessen unterworfen. Die erste spontane Reaktion wird mich die ganze Zeit begleiten, aber das enthebt mich nicht davon, dieses Rachebedürfnis staatlich kanalisiert sein zu lassen. Ich kann nicht als Privatmann mich mit einem Kleinkalibergewehr dann auf die Selbstjustiz machen. Das ist keine Lösung. Auch wirklich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Also wenn man keinen anderen Ausweg weiß, wenn man nicht im Besitz der Macht ist, ja, jemand, der mächtig ist, hat das nicht nötig, ja, da kommt es gar nicht so weit. 4 Stichverletzungen. Aber wie gesagt, er hat überlebt, er hat auch keine bleibenden Schäden davon getragen, nicht, aber daraus wollte man mir versucht, einen Totschlag machen. Dazu muss man allerdings wissen, ich hatte auch, weil er mich mit einer Waffe schon mal bedroht hatte, selbst eine besorgt und ich hatte die dabei. Sitzung, ja, dass des Mordbluts Strom vergossen zur Erd aufs Neue verlangt nach Blut. Ruft doch Mord die Erinnes auf, die zur Blutschuld an vor dem Gemordeten führt immer wieder herbei neue Blutschuld. Riesige Verwandtschaft und die erwartet ein gewisses Maß an Gerechtigkeit für diesen Tod. Orest, der Rächer des Vatermordes. Orest, der Muttermörder. Die Blutschuld treibt ihn durch die Welt. Wahnsinnig. Die Erinien jagen ihn, rufen nach Rache. Orest stellt sich dem Gerichtshof unter dem Vorsitz der Pallas Athene, der Tochter des Zeus. Die Erinien klagen ihn an. Apoll verteidigt ihn. Durch die entscheidende Stimme der Pallas Athene wird Orest schließlich freigesprochen. Die Kulturleistung und die zivilisatorische Leistung, die wir haben, ist eben die Gewaltenteilung. Die ist Abgabe des eigenen Rechts auf Vergeltung an den Staat. Das ist eine ganz große Kulturleistung, die es schafft, Rechtsfrieden herzustellen. Aber ich schwöre dir, wir finden Geralds Mörder. Und dann bringen wir ihn vor Gericht. Und sie werden ihn wegen Mordes verurteilen. Verdammt, Mann! Er war unser Bruder. Leben um Leben. Amen. Amen. Amen. Unter Rache verstehe ich uralte Stammesfehden, die sogenannte Blutrache, die ja heute auch noch stattfindet. Aber in unserer Gesellschaft, in unserem christlichen Abendland, gibt es diese Rache in diesem Sinne, wie sie früher abgehalten wurde, ja nicht mehr. Ich würde Rache heute anders bezeichnen. Also wenn man mir sehr nahe tritt und mich sehr verletzt, dann würde ich mich zur Wehr setzen, aber ich würde mich nicht so zur Wehr setzen, dass ich jemanden verletze oder dass ich ihn umbringen würde. Das würde ich auf keinen Fall tun. Die griechischen Philosophen waren die ersten in der Welt, die darüber nachgedacht haben. Das Landgericht hatte mich verurteilt wegen versuchten Totschlags und wegen Erwerbens und Besitzens einer halbautomatischen Selbstladewaffe. Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren. Da steht natürlich mit drin, wieso, weshalb, warum das eben passiert ist. Dass das eben mehr oder weniger auf Rache eben basierte. Rache erscheint in 2 Aspekten heute. Sie ist einmal die Urform der Reaktion auf eine Verletzung, solange es noch keine staatlich organisierte Strafjustiz gibt und deshalb wir auf die Selbsthilfe angewiesen sind, um einen Ausgleich zu erhalten. Und Rache ist heute negativ besetzt, indem, um nur einen Anwendungsfall zu nennen, die Tötung eines anderen Menschen aus Rachsucht ist ein Mordmerkmal und stigmatisiert den Betroffenen. Man hat mir Selbstjustiz vorgeworfen, weil ich geplant, und ich habe geplant, das ist jetzt nicht aus dem Affekt gekommen oder was, das hatte sich eben alles aufgestaut und irgendwann war Feierabend, hat man dann wirklich die Schnauze voll und macht das denn selbst. Ich glaube, in Ansätzen kennt es jeder. Also einen Racheimpuls zu haben oder eine Rachefantasie zu haben, heißt ja nicht gleich zu handeln, sondern es ist zunächst mal eine innere Szene. Und diese Szene kann einen stärker bewegen oder sie ebbt einfach ab. Überwiegend würde ich sagen, die meisten Menschen erleben das mehr als Fantasie, als innere Szenen, Bilder, starke Affekte unter Umständen, die aber unter Kontrolle von anderen Impulsen, von anderen Gefühlen, häufig Schuld und Scham, die dagegen stehen dann, im Schach gehalten werden. Als Kind war das dann auch anders. Da hat man wirklich seine Rachegefühle noch intensiver ausgelebt und unkontrollierter und ungehemmter. Ja, da kann man sich schon erinnern, dass man dem einen oder anderen mal aufgelauert hat und ihm den Zahn gezogen hat. Ich habe das mal sehr deutlich erlebt, eigentlich noch fast in der Kindheit, in der ganz frühen Jugend, als ich in einem Reitstall, in dem ich einen kleinen Job hatte, da hatte ich erlebt, wie ein namhafter Turnierreiter sein Pferd unsäglich malträtiert hatte, weil das Pferd einen Wassergrabenfehler gemacht hat. Dieser Reiter hat das Pferd unwahrscheinlich gequält nach diesem Durchgang. Also zigmal musste das diesen Wassergraben wieder passieren und wurde geprügelt und geprügelt, wenn es nur einen kleinen Wasserfehler gemacht hatte. Und da war ich doch so erbost, dass ich am liebsten selbst diesen Menschen geschlagen oder getreten hätte. Ja, mittlerweile ist man auch älter geworden und deswegen Rache jetzt heutzutage nicht mehr so wie früher. Früher war ein bisschen anders, aber jetzt man ist älter geworden, erwachsen und dann möchte man nicht mehr auf die schiefe Bahn geraten oder so und dann auch irgendwelche rechtlichen Schritte Probleme kriegen oder auch mit dem Staat oder so. Deswegen benehmen wir uns jetzt lieb und freundlich. We have to think how long it was this process of controlling private force and controlling sentiment. Man muss bedenken, wie lange der Prozess dauerte, bis die private Gewalt und das Rachegefühl kontrolliert wurden. Denn in Stammesgesellschaften war Rache eine Pflicht. Man musste sich rächen. Wenn man es nicht tat, war es eine Schande, weil man sich nicht stark gezeigt hat. Es war eine Sache der Ehre. Und solange es keine staatlich organisierte Strafjustiz gibt, blieb nur die Selbsthilfe. Und es wäre nun historisch ungerecht zu sagen, dass man wie so ein Raubritter gleich irgendjemand hätte erschlagen können. Rache war ein geregelter Rechtsgang unter Privaten. Jeder lebte in der germanischen Zeit, also etwa im 6. bis 8. nachchristlichen Jahrhundert, in seinem blutsmäßigen Sippenverband. Und wenn er eine Verletzung erlitt oder getötet wurde, hatte die Sippe das Recht, sich ein Äquivalent zu besorgen. Kulturleistung besteht darin, die Rachegelüste zu kontrollieren und in vernünftige Bahnen zu lenken. Dann muss man sich auch irgendwann am Ohr ziehen und muss sich gezielt ablenken und muss das wegschieben können. Und deswegen finde ich es eigentlich so eine kulturelle Aufgabe. Rache als Prinzip tolerieren wir nicht. Wir tolerieren das nicht als rechtliche Kategorie. Deswegen werden diese Fälle, bei denen es um Tötungsdelikte geht, zum Beispiel, wenn Rache eine Rolle spielt, in der Regel als niedrige Beweggründe im Sinne eines Mordmerkmals angesehen und demzufolge folgt dann auch die lebenslange Freiheitsstrafe. Und dann habe ich es erlebt, dass dieser Tierquäler Jahre später gestorben ist an einer schweren Krankheit. Und ich war dann regelrecht erleichtert sogar und habe eine gewisse Befriedigung empfunden, als dieser Mensch an der schweren Krankheit gestorben ist. Ist es Satzung, ja, dass des Mordblutstrom vergossen zur Erd aufs Neue verlangt nach Blut? Rache ist nicht Schuld, sondern im Verständnis vieler die Antwort auf Schuld, die mit der Erwartung verknüpft ist, dass durch die Rache die Schuld aus der Welt geräumt wird. Die Schuld bringt etwas in Unordnung und die Rache stellt Ordnung wieder her. Es wird jemand ermordet, damit fließt Blut ungerecht, schreit dieses Blut, auch das ist ein biblischer Ausdruck übrigens, schreit dieses Blut zum Himmel. Und entweder muss es bedeckt werden oder es muss durch das Blut des Täters oder der Familie des Täters, der Sippe des Täters, heimgezahlt werden. Wenn ich jemandem etwas heimzahle, ihm also zurückgebe, was er mir aufgebürdet hat, dann ist wieder Gleichgewicht hergestellt. Dieses Selbstverständnis, ich bin im Recht, das kann umkippen und plötzlich bin ich nicht mehr im Recht, sondern sehe mich als schuldig. Rache aufgrund eines Rechtsstandpunktes oder einer Rechtsüberzeugung kann im nächsten Augenblick schuldhaft, schamhaft erlebt werden. Es ist quasi so, als ob man die innere Perspektive ändert und aus dieser anderen Perspektive fällt plötzlich die Berechtigung für Rache weg. Aber der Impuls ist noch da. Und dann passiert es häufig, dass der Impuls gegen sich selbst gerichtet wird, also selbstschädigende Handlungen dann stattfinden. Vendetta, Rache, ganz einfach Rache, Vendetta, ne? Wobei Vendetta an sich mal anhaftet Blutrache, ne? Ich will den Mann, der meinen Bruder umgebracht hat. Von daher fühlen sich Menschen, die Rache üben, in einem ursprünglichen Sinne gerade nicht schuldig, sondern eher als die, die Schuld aus der Welt schaffen. Die habe ich als gerecht empfunden, richtig. Da habe ich kein schlechtes Wissen gehabt. Ich kann heute noch im Spiegel gucken. Irgendwann hat einer angefangen mit Blut. Blut muss mit Blut vergolten werden. Da gibt es gar keine andere Regel. Es geht nicht, dass man sagt, hier ist Blut geflossen und da gibt es jetzt nur ein paar Hiebe. Blut ist Blut. Blut wird mit Blut vergolten. Das ist eine ganz klare Aussage bei der Vendetta. Blutrache ist eine Sitte, eine spezielle Form von Rache, die nicht nur in islamischen Ländern vorkommt, die durchaus auch in Südamerika bekannt ist und auch in Ländern wie Italien, bei der sich Familien aufgrund von Familienfäden und teilweise können sich einzelne Mitglieder gar nicht mehr des Ursprungs erinnern, was eigentlich passiert ist, von Generation zu Generationen Rache üben an einem anderen Clan oder einer anderen Familie. Blutrache eben deshalb, weil Blut fließen muss. Es muss eine Person getötet werden aus der anderen Familie. Die ganze Weltliteratur ist voll von solchen Rachegeschichten. Also was weiß ich, Hamlet oder die Rache für den Mord am eigenen Vater. Das sind eben oft auch solche Blutrache-Konstellationen, ne, die da eine Rolle spielen. Die ganzen homerischen Epen sind natürlich auch voll von Rache-Geschichten. Also wenn man sich mal ansieht, was sind die Hauptthemen im Fernsehen, im Kino, aber auch Oper, Theater und so weiter. Was sind die Hauptthemen? So, der Poet Aeschylus wrote Der Dichter Aeschylus schreibt diese schreckliche Rachegeschichte über Orest im 5. Jahrhundert vor Christus, um die Bürger davon zu überzeugen, nicht mehr Rache zu üben. Denn die Situation hat sich grundlegend geändert. Es gibt nun einen Staat, den es vorher nicht gab. Und in dem Staat ist Rache verboten. Es gibt nun Gerichte, also Dritte, die entscheiden und nicht mehr die Opfer. Strafe ist nicht Rache, aber sie gibt ein verursachtes Leid zurück. Wenn es aber um Rache geht, und im Wilden Westen beendet die Rache die Gewalt. Der eiskalte Killer ohne Recht und Gesetz muss erst getötet werden, bevor eine friedliche Gesellschaft mit Recht und Gesetz entstehen kann. Wenn es aber um Rache geht, dann geht es meistens darum, dass das Gefühl der eigenen Entwertung oder des Zurückgestelltseins, des Übervorteiltseins, des Nicht-im-Recht-Seins oder kein Recht bekommen haben in einer Situation, dass solche Vorstellungen und Fantasien immer stärker werden. Wobei ich nicht sagen kann, ob diese Genugtuung, wenn jemand wirklich verletzt wurde, ob die ausreicht, ob die Verletzung dann nicht sogar noch größer ist als die Rache. Also wenn ich mich an jemanden räche, der mir zum Beispiel etwas sehr Liebes genommen hat, dann kommt der Verlust ja nicht mehr zurück. Eine klassische Blutrache ist, wenn eine Familie, sagen wir mal, irgendwie, sagen wir mal, mein Sohn würde jetzt irgendwie Schaden ereilen, wird überfallen oder wird dann umgebracht aus irgendeinem Grund, was auch immer, dann gehe ich natürlich nicht und warte darauf, dass sozusagen die richterliche Gewalt da einsetzt und das verfolgt, sondern dann nehme ich das selbst in die Hände und suche mir dann den Schuldigen selber. Du bist der Mörder meines Sohnes! Dazu gehört natürlich auch eine relativ festgefügte Überzeugung. Also dazu gehört dann in aller Regel auch ein Eingebettetsein dieses Impulses in ein inneres Konzept. Häufig sind es Wertvorstellungen, Ideologien. Das können politische Ideologien sein oder religiöse Vorstellungen, die man dann benutzt, um diesen Impuls, den man hat, zu rechtfertigen. Ich habe es als Eingreifen Gottes gesehen, dass dieser Tierquäler so jämmerlich gestorben ist. Und interessanterweise geht es mir heute noch so, wenn ich daran denke, dass ich beides noch empfinde, diese Genugtuung und auch dieses fast herrliche Gefühl, ja, Gott kann schon hier auf Erden eingreifen. Wenn man, wie es für die Bibel und die Theologie selbstverständlich ist, Gott zunächst einmal als den sieht, der für die Ordnung, auch für die ethische Ordnung der Welt, nicht nur der letzte Grund ist, sondern auch der letzte Garant ist, der also dafür sorgt, dass Böses bestraft und Gutes belohnt wird, dass Böses vielleicht auch gerecht wird, um Ordnung wiederherzustellen. Gerade dieser alttestamentarische Gott, der ja wirklich sehr viel gestraft und gerecht hat. Naja, da ist zum Beispiel in Geschichten, dass dann halt vielleicht die Drachen, wenn man die irgendwie geärgert hat und so, dass sie sich dann zu Rachen rein und so. Die Kinder, die wollen dann irgendwie den Herd ärgern und dann in der Nacht kommt er halt, wenn die schlafen und dann will er sich halt rächen. Es gibt Drachen, die dann zaubern können und die verzaubern die dann irgendwie in Frosch oder so. Kamerun ist ein sehr großes Land mit über 300 Völkern. Das bedeutet verschiedene Definitionen von Rache auch. Und was ich sage, gilt nur für den Dorf Bassosa in Westkamerun, wo ich herkomme, was überhaupt nicht gilt. 20 oder 30 Kilometer nach unserer Dorfgrenze ist es völlig was anderes. Es gibt Dörfer, wo Rache muss geübt werden. Und wer das nicht mag, gilt als schwach oder feige. Ja, weil sie sich selbst auch als Männer also des Handelns sehen und ihre Ehre wiederherstellen wollen, indem sie sagen, ich habe das selbst in die Hand genommen, ich habe das erledigt, ich habe das sozusagen reingewaschen. Und die Ehrbarkeit wird erst wieder erlangt oder das Ansehen, indem man selbst handelt. Ist es das zum Jahr? Diese Sehnsüchte sind natürlich in allen Menschen vorhanden, wenn mir Unrecht getan wird, kann ich dafür sorgen, dass ich Recht erfahre. Also nicht öffentliches Recht, sondern das ist eine andere Art von Recht, also letztlich Rache. Nicht? Dass ich mir das selber holen kann. Dass das Mordblutstrom, Vergossen zur Erde, aufs Neue verlangt, nach Blut. Weil es bei uns im Haus hier einen bösen alten Mann gibt, der mich terrorisiert, schikaniert, verspüre ich Rache. Ich muss dazu sagen, ich bin schwer beschädigt, zu 100%. Ich bin halbseitig gelähmt. Es fing an, dass er mir unten an meinen Gehstock manipuliert hat, sodass ich sozusagen fast bei der Belastung zusammengebrochen wäre. Er ist ein Feind von Behinderten. Ja, wenn du dich wirklich sehr verletzt fühlst, dann denkst du dir alles Mögliche aus. Also ich bin auch immer wieder überrascht über die eigene sadistische Fantasie, die man da so morgens im Halbschlaf entwickelt. Ja, also da ist bei mir auch schon mancher Zeitgenosse zerstückelt, zerhackt und geteert und gefedert worden. Ja. Man vergeltet Gleiches mit Gleichen. Manchmal schlagen die auch natürlich ein bisschen über die Stränge. Und deine ethische Sicht sieht nun die Rache als problematisch an. Und zwar deshalb, weil die Rache ja eigentlich nicht dazu dient, Böses, schuldhaft getanes Böse wirklich aus der Welt zu schaffen, sondern sie führt ja eher dazu, dass das verewigt wird. Denn im Grunde ist ein solcher privater Rechtsgang auf Endlosigkeit angelegt. Derjenige, der nun aus der gegnerischen Sippe herangezogen wird, wird wieder das Gefühl nach Rache, die von seiner Sippe ausgeht, provozieren, eine endlose Geschichte. Jetzt natürlich rodelt es in mir, weil ich habe versucht, wie kriege ich ihn am Haken, habe versucht, eine Anzeige zu erstatten. Es ist zwar Schikane, es ist Mobbing, aber ich kann rein rechtlich gar nicht vorgehen. Wir haben alles geprüft bei der Polizei, ich war auch noch beim Anwalt. Es gibt keine Chance, gegen diesen Mann vorzugehen. So, jetzt muss ich ihn aber irgendwie stoppen. Wie kann man so einen Menschen stoppen, wenn es nicht rechtlich geht? Weil man sich dann da ausdenkt, wenn ich den nochmal treffe, dann. Und da müssen halt die Leute mit den Stiernacken kommen und ihn mal in die Luft heben vielleicht. Das sind große, kräftige Männer. Große, kräftige Männer mit Glatze. Die würde ich bezahlen müssen. Aber ob ich jetzt 200 Euro für eine Beratung beim Rechtsanwalt ausgebe, die nichts gebracht hat, dann kann ich auch die 200 Euro ausgeben für die Leute mit den Stieren. Die Rache ist in der Hand des autorisierten Staates. Er hat das Gewaltmonopol. Da kam noch ein anderer Gedanke, irgendwas mit seinen Beinen anzutun. Ne? Das habe ich auch überlegt. Mensch, ich werde über die Straße legen und ein Auto rüberfahren lassen, damit er sich mal fühlt, wie das ist, wenn man selber nicht mehr gehen kann. Der mach ich fertig! Ich glaube, man muss bei der Rache, wenn man sich rächen will, wahrscheinlich genau aufpassen, inwieweit die gegen einen selber zurückschlägt. Yeah. Wenn Gleiches einfach mit Gleichem vergolten wird, wird dieses Gleiche auch nicht aus der Welt geschafft. Und dieser Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt, von Schuld und Rache, ist ein Kreislauf, der kann sich natürlich ins Unendliche steigern, etwa bis zu einem regelrechten Blutrausch. Und um die Eskalationsdynamik, die in sowas drin liegt, um die zu begrenzen, hat man das Talionsrecht mal eingeführt und gesagt, etwa im alten Israel, und gesagt, nee, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht sozusagen eine bösartige Racheforderung, sondern ganz im Gegenteil, ist sozusagen der Versuch, Systeme der Blutrache, wie wir sie ja auch manchmal in unseren Gesellschaften noch vorfinden, zu begrenzen. Einer der missverstandensten Sätze überhaupt in der gesamten Kulturgeschichte. Aug um Aug, Zahn um Zahn ist schlicht ein Aufruf zur Mäßigung und nicht ein Aufruf zur Tat. Zu sagen, Moment, dir wurde ein Auge genommen, also nimm ein anderes, aber nicht 10. Also für ein Auge ein anderes Auge, für einen Zahn einen anderen Zahn, aber nicht 10 Zähne, nicht sozusagen für einen Toten 10 Tote, nicht für 2 Tote 20 Tote und so weiter. In Rechtssystemen in islamischen Ländern oder in sehr religiös ausgestatteten Gesellschaften, das sind mehrheitlich ja die islamischen Länder, in denen noch religiöse Gesetze gelten, wie eben die Scharia, gibt es schon Vorschriften, die da besagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also das Opfer hat das Recht dazu, mit zu entscheiden darüber, was dem Täter passiert, und zwar mit der Absicht, mit dem Ziel, dass Wiedergutmachung im Sinne von Rache, Vergeltung erfolgt. Man hat begonnen, ein Strafrecht zu entwickeln. Und dieses Strafrecht hat in der weiteren Entwicklung mehr und mehr den Aspekt der Vergeltung und Rache weggenommen und hat böses Tun zu bestrafen versucht, einmal in der Hoffnung, durch die Strafe eventuell zu einer Wiedergutmachung des Schadens beizutragen, was etwa bei Geldstrafen ganz klar ist, durch Strafen zu einer Gesinnungsänderung und Besserung der Täter beizutragen. aber eben nicht einfach nur Vergeltung zu üben. Trotzdem ist und bleibt das Ganze gestützt auf diese Idee der Vergeltung. Und da ist das Beispiel von einer Iranerin ganz anschaulich, die aufgrund eines abgelehnten Heiratsantrages von dem Abgelehnten mit einem Säureattentat attackiert wurde. Er hat Säure in ihr Gesicht geschmissen und sie ist dadurch erblindet. Sie hat ihr Augenlicht verloren, ihr gesamtes Gesicht ist verunstaltet. Sie lebt im Iran. Dort sieht das Gesetz vor, dass sie das Recht hat, jetzt darüber zu entscheiden, dass ihm auch das Augenlicht genommen wird. Und von diesem Recht hat sie Gebrauch gemacht. Sie will ihm beide Augen erblinden lassen. Sie findet das auch richtig. Sie hat das Recht dazu, weil das Rechtssystem das vorsieht. In unserem Rechtssystem gibt es das nicht, dass ein Opfer darüber entscheidet, wenn ihm derart Schaden zugefügt wurde, ähnlichen Schaden dem Täter zuzufügen. Aber es ist ein Paradigma, das sich unsere Gesellschaft, auch unsere christianisierte Gesellschaft, gesetzt hat, dass wir das nicht wollen. Das ist eine gesellschaftliche Übereinkunft. Ich erinnere mich an den Fall Bachmeier zum Beispiel sehr genau, die den Mörder ihres Kindes im Gerichtssaal erschossen hat. Ich glaube, dass damals wahrscheinlich viele gedacht haben, es war eine Frau, die einfach ihr Liebstes verloren hat. Und ich glaube, dass vor allem Mütter das nachempfinden können, ja. Sie machen es dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Recht nicht genügt. Also im Sinne dieser Symmetrievorstellungen. Zum Beispiel, jemand bringt jemand um. Und dann geht er vor Gericht und dann sagt das Gericht, du kriegst die, was weiß ich, für diese Tat die Höchststrafe. Faktisch heißt das für denjenigen, der zum Beispiel einen Angehörigen verloren hat, nach ein paar Jahren ist der vielleicht wieder draußen. Das empfinden viele Menschen als extrem ungerecht. Mein ist die Rache, spricht der Herr, oder vom Beter ausgesprochen, dein ist die Rache. Das klingt natürlich zunächst so, als sei hier nur ein fürchterlich rächender Gott im Blick. Darum geht es nicht. Wenn Rache die Sache Gottes ist, ist es nicht mehr Sache der Menschen, in Form der Vergeltung untereinander Ordnung zu schaffen, die dann doch immer nur wieder neue Unordnung wird. Diese Delegation des Rechts zur Rache an Gott hat natürlich Parallelen zu der Delegation des Rechts zur Strafe vom Einzelnen etwa an die Gemeinschaft, an den Staat. Wenn Sie sich zum Herr über Leben und Tod eines anderen aufschwingen, dass man dieses für sich beansprucht, dass man die ganze Entwicklungsgeschichte um 2000 Jahre zurückspult und sich die Gewalt über Leben und Tod anmaßt. Das ist das, was wir heute dogmatisch bei den Mordmerkmalen des Paragraphen 211 des geltenden Strafgesetzbuches als einen niedrigen Beweggrund bewerten. Die Selbstanmaßung. Wir handeln auf eine gewisse Regel, die schon seit Jahrhunderten existiert, Konflikte zu lösen. Und das war immer das gleiche Dialog. Man stellt die Betroffene, der Täter und der Opfer, wird konfrontiert und diskutiert. Man versucht, eine einfache Lösung durch Dialog zu finden und eine Wiedergutmachung. Wenn das nicht klappt, geht man in höhere Stufen. Es könnte der Dorfältester sein, der Häuptling sein und später bis zur Justiz. Aber man verbietet, dass Opfer selbst Rache übt. Ist es Satzung, ja, dass das Mordblut strömt? Rache zeigt ja auch immer ein Stück der Überforderung. Natürlich habe auch ich Emotionen und auch ich denke, wenn das wäre, wenn dieses oder jenes wäre. Also dieses ständige Gefühl, das man dann hat, wo man die Faust in der Tasche ballt. Also eigentlich würde ich gerne. Aber meine Sozialisation und das Leben, das eingebunden in dieses Normengefüge, verhindert das natürlich, weil ich sage, das ist im Grunde genommen auch nicht recht. Denn ich schwinge mich ja dann damit auf, mich wiederum auch über eine Konvention, nämlich das, was die Gesellschaft von mir verlangt, hinwegzusetzen. Oder, was auch sein kann, dass man statt Racheimpulse Zwangsvorstellungen hat. Also ein Beispiel mal von einem Patienten, der konnte keine scharfen, spitzen Gegenstände in die Hand nehmen. Er meinte, er hätte Angst, jemanden zu verletzen. Derjenige wäre nie auf die Idee gekommen, dass er Racheimpulse hat, die er hatte. Denken, ob nicht ganz bestimmte Vorstellungen in der Religion eigentlich nur entwickelt wurden, um dieses Gefühl ein Stück weit zu bekämpfen. Das Gefühl nämlich, dass es doch so viele Übeltäter gibt, die ein prima Leben haben. Das verstehen die Menschen ja nicht, weil sie die Differenz zwischen Recht und Gerechtigkeit nicht genau verstehen. Eine absolute Gerechtigkeit ist der staatlichen Justiz versagt. Es bleibt immer eine säkulare Veranstaltung. Da haben Sie das Gefühl, irgendwas ist falsch in unserem Rechtssystem, weil dieser Ausgleich nicht geleistet wird. Und entweder werden Sie dann wieder religiös und sagen, naja, den letzten Ausgleich macht dann der liebe Gott am jüngsten Tag. Und er wird dann schon sagen, du übler Kerl kommst, ne? Ich habe genau mitgezählt, du kommst in die Hölle oder ins Wiegefeuer oder sonst irgendwo hin. Die Hölle ist gewissermaßen die konsequenteste Form der Rache. Lebenslänglich sitzt du dann da unten und wirst geschmort bei Schwefeldämpfen, vom Pferdefuß bewacht. Also eine Bestrafung für das Nicht-Einhalten göttlicher Gebote. Wenn es das aber nicht gibt, ist das schwer erträglich und dann schreiten Menschen natürlich zu Rachehandlungen. Ne? Dann versuchen sie selber den Ausgleich herzustellen. Die westliche Kultur ist noch in anderer Hinsicht auch von diesem Vergeltungsgedanken durchsetzt. Das gesamte industrialisierte militärische Abschreckungssystem, das wir während des Ost-West-Konfliktes eben beobachten konnten und auch heute weiter beobachten, ist auch auf diesem Gedanken gestützt. Es hieß ja beispielsweise auch Konzept der massiven militärischen Vergeltung, Massive Retaliation. Die Vorstellung, dass Gott auch ein rächender Gott ist, der die Macht hätte, die Erde zu zerstören, wenn er wollte, die ist für viele sehr wichtig, weil sie sagen, wenn er diese Macht nicht hätte, wäre er ja nicht der allmächtige Gott, an den wir glauben. Aber dass er diese Macht hat und dass er sie nutzen könnte, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass er sie nutzen wird, sondern mit diesem Konjunktiv, er könnte es, verbindet sich die Hoffnung, dass er es nicht tut. Diese militärische Vergeltung, also die Logik der Abschreckung, beruht auf diesem Prinzip, dass der eine, wenn er angegriffen wird, dem anderen entsprechend mit militärischen Mitteln begegnet. Natürlich ist die letzte Idee dabei, dass am Ende keiner zuschlägt, weil man ja sich gegenseitig mit so hohen Potenzialen davon abzuschrecken versucht, dass zu militärischen Mitteln gegriffen wird. Diese sogenannten Amokläufe von Erfurt bis Winnenden oder Columbine und so weiter, da gibt es schon ein sehr diffuses Empfinden von Rache für eine Vielzahl von erlittenen Benachteiligungen, Demütigungen und dergleichen. Aber es ist sozusagen keine Rechtsform in dieser Handlung, sondern es wäre der Wunsch, sich so auszulöschen, dass man dabei möglichst viele mitnimmt. Und haben Ähnlichkeiten mit dem, was wir im Nahen Osten sofort als Selbstmordattentat qualifizieren würden. Und im Bett ist eben alles erlaubt, morgens früh um 4. Da kannst du 4 teilen, zerstückeln, sagen und aus dem Fenster werfen. Und da kannst du dir dann sozusagen Erleichterung verschaffen, ohne dass du in der Realität da dem Opfer gegenüberstehst. Und dann kannst du dir das alles wunderbar ausmalen. Und da bist du dann auch immer der Champion und der Sieger natürlich, das ist klar. Ja. Wir sollten noch eine offene Rechnung begleichen. Und da wächst, schon im Alten Testament, die Vorstellung, dass allein durch Vergeltung und auch allein durch Strafe Schuld nicht überwunden werden kann, sondern dass der eigentlich entscheidende Schritt aus Schuldzusammenhängen durch Vergebung geschieht. Und Vergebung, das ist ein Wort, das zumindest im Deutschen noch sehr schön an Rache erinnert, denn der, der geschädigt worden ist und vergibt, gibt etwas weg. Der vergibt sich etwas, nämlich sein Recht auf Vergeltung, sein Recht auf Rache. Ich habe ein Buch geschrieben über meine letzte Beziehung. Ich habe das natürlich verändert und habe daraus einen Roman gemacht. Aber der Typ kommt nicht so gut weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, das letzte Wort habe jetzt ich gesprochen. Vor 20, 25 Jahren war ich mit zwei Freunden, ein Kind, unterwegs in Richtung Frankreich. Wir waren auf der Autobahn in Deutschland, hielten bei einer Raststätte. Ja? Und die anderen waren noch, glaube ich, auf dem Klo oder so. Und ich stand neben unserem Wagen auf dem Parkplatz mit einer Wurst und Senf, ein Stück Brot. Neben mir und ringsrum, da waren, was weiß ich, wie viele Parkplätze leer. Und dann kommt ein Auto rein. Und vielleicht, weil ich lange Haare, Schnurrbart und sowas hatte, meinte der Typ, er muss unbedingt da parken, wo ich gerade stand. Ja, und er hat kaum gebremst und ich musste zur Seite springen, damit er da parken konnte. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Erkundungen zwischen Recht und Unrecht von Uta Rühenaufer. Dann verschwand er und ich stand da und dachte, was kann ich machen, was einfach nicht geht. Ja? Und als ich meine Wurst aß und ich gucke auf den Senf, kam ich auf eine Idee. Also als ich fertig war, ich habe den Senf genommen und da hat es einen Türgriff an der Tür, wo man die Finger darunter tut, ne? Und dann zieht man. Und ich dachte, wenn ich den Senf darunter tue, der sieht den gar nicht, ja. Aber wenn er die Finger darunter tut, dann kriegt er ein ganz, ganz ekelhaftes Gefühl. Und das habe ich gemacht. Und dann sind wir einfach weggefahren. In der Gewissheit, dass dieser Typ den Schreck seines Lebens bekommt. Es wirkten mit Serhan Atesh, Hans-Georg Birkhoff, Rechtsanwälte, Professor Michael Bongard, Theologe, Professor Eva Cantarella, Rechtshistorikerin, Dr. Martina Fischer, Friedens- und Konfliktforscherin, Dr. Klaus Lindstedt, Psychoanalytiker, Professor Thomas Macho, Kulturwissenschaftler, Professor Hinrich Rüping, Strafrechtler. Außerdem Robin Benson, Christina Bülow, Erika Fischer, Manfred Kriener, Dr. Emmanuel Moifaux, Margarete Pape, Elisabeth Plath, Josefina Römer, Biagio Vinci und andere. Es sprachen Viola Sauer, Nina West und Joachim Schönfeld. Ton Bernd Friebel. Regie Katrin Moll. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2010.